Der Bass macht dich nass, denn der Bass treibt so krass. Es ist der Bass, Mann. Der Bass macht dich nass, dreh den Bass voll auf krass. Es ist der